Die Macht und Entscheidungsbefugnis des iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad ist geringer als gemeinhin angenommen. Denn hinter Ahmadinejad steht ein in sich geschlossenes Machtgefüge aus zahlreichen Geistlichen und Politikern. Allen voran das sogenannte geistliche Staatsoberhaupt oder oberster Rechtsgelehrte Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei verfügt über nahezu grenzenlose Machtfülle, entweder direkt, zum Beispiel in der Innen- und Außenpolitik, oder indirekt über ein Netzwerk ausgewählter Getreuer und politischer Institutionen. Zu den hinter Khamenei stehenden Geistlichen gehören zum einen der 12 Mitglieder umfassende Wächterrat. Dieser kann vom Parlament beschlossene Gesetze ablehnen, fungiert als eine Art Verfassungsgericht und entscheidet auch über die Zulassung der Kandidaten, die sich zur Wahl stellen. Die 86 Geistlichen des Expertenrates, die das geistliche Oberhaupt auswählen, werden zwar alle 8 Jahre vom Volk gewählt, der Wächterrat indes bestimmt, wer überhaupt zur Wahl antritt. Offiziell soll der Expertenrat die Arbeit Khameneis kontrollieren. Tatsächlich dient er aber lediglich dazu, einen Nachfolger nach dem Tod des geistlichen Führers zu wählen. Der Schlichtungsrat schließlich soll bei Streitigkeiten zwischen Wächterrat und Parlament vermitteln, fungiert aber hauptsächlich dazu, die Entscheidungen des geistlichen Führers zu bekräftigen. Was kaum verwundert, denn die Mitglieder des Schlichtungsrates werden vom geistlichen Führer direkt ernannt. Bleiben am Schluss noch das Parlament und der Präsident. Die 290 Abgeordneten werden alle 4 Jahre vom Volk gewählt. Wenngleich sie Einfluss nehmen können auf die Sozial- und Wirtschaftspolitik des Landes, sind doch auch ihre Entscheidungen abhängig vom Urteil der Geistlichen. Genauso wie die Beschlüsse des Präsidenten Ahmadinejads und seines Kabinetts, unter anderem in der Bildungs-, Wirtschafts- und Sozialpolitik. Auch können Kabinett samt Präsident die gesellschaftlichen Freiheiten ausweiten, darunter auch die Pressefreiheit. Doch auch hier haben die Räte, sprich der geistliche Führer, das letzte Wort. So auch in der Außenpolitik und beim Atomprogramm.